Dies sind die aktuellen Themen. WG macht Werbung für Lokalpolitik, Volksbund sammelt für Kriegsgräberfürsorge und HSG holt 7. Sieg in Folge. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Philipp Kessler. Guten Morgen. Ein Feuer in einer Trocknungsanlage sorgte am Samstagmorgen für einen großen Feuerwehreinsatz in Schweringen. Mitarbeiter entdeckten den Brand in der Anlage gegen 7.30 Uhr und verständigten umgehend die Feuerwehr. Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr Nienburg zu einem weiteren Einsatz gerufen. Ein gemeldeter Zimmerbrand stellte sich als Defekt eines elektrischen Heizlüfters heraus. Die Feuerwehr musste hier nicht mehr eingreifen. Die Kreiswählergemeinschaft Nienburg möchte Menschen für die Lokalpolitik begeistern. Hierzu wurde ein Kurzfilm erstellt, der für neue mögliche Kandidaten werben soll. Zu sehen ist der Film bei der Jahreshauptversammlung der WG am Mittwoch um 19.30 Uhr in Esdorf. Weiteres weiß Linzburgs Bürgermeister Jürgen Leseberg. Also wir haben gedacht, wir müssen uns einmal was Neues einfallen lassen und dann sind wir auf die Idee gekommen, einen Videofilm zu erstellen, den wir mit Inhalt bestücken, wo wir vielleicht Lust machen, auf so einen Job den mal anzunehmen. Es ist ja leider schade, dass heute ganz wenig Leute sich für die Kommunalpolitik, sag Gemeinde, Kreispolitik interessieren. Aber ganz viele, wenn die Entscheidungen gefallen sind, meckern. Und das ist eigentlich unser Ziel, Leute daran zu beteiligen, bei den Entscheidungen dabei zu sein. Und das tut auch überhaupt nicht weh. Das Einzige, was man abkönnen muss, wenn hinterher eben die Kritik kommt. Mit einer Auftaktsammlung ist im Landkreis Nienburg am Samstag die Haus- und Straßensammlung des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge angelaufen. Der Volksbund ist eine humanitäre Organisation, die sich im Auftrag der Bundesregierung der Aufgabe widmet, Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland zu erfassen, zu erhalten und zu pflegen. In den kommenden Tagen werden hierfür Soldaten und Mitglieder der Feuerwehr Spenden sammeln. Und wir kommen noch zum Sport. Am Samstagabend konnte die HSG Nienburg den 7. Sieg in Folge in der laufenden Handball-Oberliga-Saison verbuchen. Gegen den VfL Wittingen siegte Schwarz-Rot mit 29:24. Es sah aber lange Zeit nicht nach einem Sieg für die Nienburger aus. Erst in den letzten Minuten gestaltete die Mannschaft um Konstantin von Müller und Sebastian Heller das Ergebnis deutlicher. Jeder Sieg ist wichtig. Ja, ich denke mal, dass wir mit einer falschen Einstellung reingegangen sind und uns dann gefangen haben zum Schluss. Und dann haben wir alle wieder an einem Strang gezogen und das hat dann den Sieg ausgemacht, würde ich sagen. Ich glaube, dass wir nicht vernünftig in der Abwehr standen, beziehungsweise die Rückraumakteure oder den einzigen Rückraumakteur da wirklich nicht wirklich unter Kontrolle gekriegt haben. Und deswegen sind wir eigentlich, würde ich sagen, glücklich, zum Ende halt verdient, aber doch glücklich mit dem Ergebnis zufrieden zu sein. Ja. In der Tabelle steht die HSG Nienburg ohne Berücksichtigung der Punktstrafe aus der Vorsaison aktuell auf Rang 3. Soweit die aktuellen Meldungen aus Nienburg, dem Landkreis und der Region.